Er sagte: O Iblis, was hat dich davon abgehalten, dich vor dem niederzuwerfen, was ich mit meinen Händen erschaffen habe? Verhältst du dich hochmütig oder gehörst du etwa zu den Überheblichen?